Wonder Mike, and I'd like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. Well, I'm imp the dimp, the ladies pimp. The women fight for my delight. But I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak spank, you do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's trio, I win the serious joiner from sun to sun and from day to day. Die Sugar Hill Gang, drei Rapper aus der New Yorker South Bronx mit ihrem Rapper's Delight. Das war 1980 die erste international veröffentlichte Platte mit einer damals ungewöhnlichen neuen Musik, mit Rap-Musik. Rap, zu Deutsch schwatzen oder schwadronieren, stellte damals für nicht eingeweihte Ohren etwas völlig Neues dar. Denn hier gab es keine Lieder oder Songs im eigentlichen Sinn, hier wurde nicht mehr im herkömmlichen Sinne gesungen, sondern in einer Art Sprechgesang munter und spontan drauf los schwadroniert. Und das in einer rhythmischen und spontanen Art und Weise. Flying through the air in pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm. Doch was da mit allen Gesetzen bisheriger Popmusik zu brechen schien, hat in der schwarzen Kultur eine lange Tradition. Seit Jahrhunderten gibt es in Afrika die orale Tradition, die Tradition des gesprochenen, aber im rhythmischen Kontext vorgetragenen Wortes. Historische Überlieferungen, aber auch die Geschehnisse des Alltags, die Schreie aus tiefster Seele über Wut, Hass und Liebe, über Träume, Spaß und Lust, wurden schon im alten Afrika von Geschichtenerzählern verbreitet, wobei vor allem Trommeln, aber auch begleitende Melodieinstrumente immer zur Unterstützung dabei waren. I say, skip, God, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and wash them out. I give the rest to Master G so he can shock the house. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. Nichts anderes haben die Rapper und Hip-Hopper der ersten Stunde in den späten 70er Jahren wieder aufgegriffen. Auch wenn ihnen da Vorbilder jüngeren Datums wie etwa die Reggae-Toaster aus Jamaika oder aber Rap-Vorläufer aus den 70er Jahren wie Curtis Blow oder die Last Poets näher standen als jene geschichtsträchtigen Vorgänger aus dem klassischen Afrika. Wichtig ist, glaube ich, dass man beim Hip-Hop sagen muss, dass ich finde, dass Hip-Hop eine Kultur ist. Darauf bestehe ich, nicht nur eine Musikart. Das heißt nicht nur, ich höre jetzt Hip-Hop, das heißt, ich drücke auf den Knopf und dann habe ich Hip-Hop im Wohnzimmer, sondern Hip-Hop ist ein Ding, was man schon leben muss. Rap oder Hip-Hop, das sich im Laufe der Jahre als Oberbegriff für die ganze Kultur durchsetzte, entstand in der Südbronx, einem der heruntergekommensten Stadtteile von New York, wo sich Ende der 70er Jahre Ausweglosigkeit und Depression, Drogen und Kriminalität und vor allem kriegerische Jugendbanden breit machten. Kein staatliches oder städtisches Sozialprogramm griff dort durch und wer als Jugendlicher dort aufwuchs, konnte schon von Glück reden, wenn er das 30. Lebensjahr erreichte. Doch kluge Köpfe wie der überall in Hip-Hop-Kreisen als Vaterfigur verehrte Afrika Bambaataa arbeiteten hart daran, die Ausweg und Sinnlosigkeit des Ghetto-Lebens zu durchbrechen und überwinden. Bambaataas schon in den 70er Jahren entstandene Zulu Nation war die erste Selbsthilfeorganisation. Sein Trick war es, an die Kreativität der Jugendlichen zu appellieren, ihren Spaß an Musik dahin zu lenken, etwas Eigenes zu machen. Und so wurden es dann immer mehr, die statt sich zu bekriegen und gegenseitig umzubringen, in sogenannten Jams selbst Musik machten, an irgendwelchen Straßenecken oder in unbenutzten, heruntergekommenen Gebäuden. Wobei sich dann eine Standardformation herauskristallisierte, ein oder mehrere Rapper, ein DJ, der zwei Plattenspieler gleichzeitig bediente und die Musik der beiden Platten so zusammenspielte, dass da etwas völlig Neues entstand. Die damaligen DJs erfanden auch das, was man später Scratchen genannt hat, ein rhythmisches, dem Kratzen ähnliches Geräusch, das dadurch entstand, dass eine bestimmte Stelle auf der Platte angehalten und schnell hin und her bewegt wurde. Dies, aber auch die sogenannte Human Beatbox, wurde zum Kennzeichen des Hip-Hop. Human Beatbox bedeutet nichts anderes, als dass Rhythmus mit allem erzeugt wurde, was man mit dem Mund, aber auch durch Schlagen auf die Backen und den Brustkorb machen kann. Das war die Geburtsstunde des bis heute in jeder Hinsicht weiterentwickelten Hip-Hop. Wobei es, wie bei jeder neuen, spontan entstandenen Musikform, müßig ist, nach einem Urheber oder Erfinder zu fragen. Es war einfach das Aufbruchssignal einer neuen Kultur. Hip-Hop ist eine Kultur, in erster Linie mal. Lange schon, vor Jahren entstanden in Amerika. Breakdance, Graffiti, Rap hat sich im Prinzip zu einem Kreis geschlossen und hat einen Namen bekommen, Hip-Hop. Geschichtsbewusste deutsche Jungrapper wie die Heidelbergerin Cora oder vorhin schon Torch von der Gruppe Advanced Chemistry wissen es natürlich genau. Hip-Hop ist der Oberbegriff für die gesamte Kultur, die mit dem Rap aufkam. Und dazu gehören nicht nur der spezielle, äußerst akrobatische Tanz, der sogenannte Breakdance, der mit seinen präzisen Figuren, Sprüngen und Drehungen geradezu zum Wettbewerb untereinander einlädt, sondern auch die sogenannte Graffiti-Malerei, die mit Farben aus Sprühdosen gemacht wird. Und auch hier entstand schnell eine Wettbewerbssituation. Wer malt die größten, wildesten und farbigsten Bilder und vor allem, wer wagt sich an die immer besser bewachten U-Bahn-Züge heran? Einen guten Eindruck von dieser frühen Zeit des Hip-Hop geben besser als alle beschreibenden Worte die beiden Filme Beat Street und Wild Style, die inzwischen Kultstatus erlangt haben. Here's a little story that must be told. About two cool brothers that were put on hold. They tried to hold us back for fortune and fame. They destroyed the crew and they killed the name. They tried to step on the ego and walk on the pride. But true blue brothers stand side by side. Through thick and thin, from beginning to end, this battle we lost, but the war will win. Cause double trouble is in the house. I'm Cake and Rock and Rock, see, we'll turn it out. Well, I'm Cake and Rock, well, cause I raise a lot of hell. I love to make love to the judge of females. Yeah. And I'm down with the crew from off the hill. Well, I'm Little Rodney C and I aim to please. I want my name to go down in history. I want to be greater than George Washington. Yeah. Cause I can rock any party from sun to sun. And together, forever, we're number one. Double trouble is in the house. Don't you know double trouble's gonna turn it out, y'all. An Schallplattenaufnahmen oder gar an eine Karriere als Star dachte in den Anfangstagen des Hip-Hop natürlich noch niemand. Bis irgendjemand 1979 die Produzentin Sylvia Robinson auf diese neue Musik aufmerksam machte, die da aus der New Yorker Südbronx kam. Ihr rasch gegründetes Sugar Hill Label wurde zur Keimzelle der Hip-Hopper der ersten Stunde, wie dem Rapper-Trio Sugar Hill Gang, dem die Ehre zuteil wurde, mit der allerersten Hip-Hop-Platte überhaupt rauszukommen. Doch wenn auch neben denen noch Grandmaster Flash, die Furious Five, die Teacher is Free, Grandmaster Melly Mel oder Woodini durch Sugar Hill bekannt wurde, muss man doch erwähnen, dass eine Reihe der wichtigsten Initiatoren der Hip-Hop-Szene, wie etwa die DJs Kool Herc, Hollywood oder Red Alert, nie die Chance bekamen, Platten aufzunehmen. Mit heutigen Ohren gehört klingen die Hip-Hop-Platten der frühen 80er Jahre doch ziemlich bieder und hausbacken. Mit ihren damals wohlfeilen Synthesizer-Melodien und den feste Songstrukturen gepressten Aufnahmen erreichten sie nie das originale Hip-Hop-Feeling der Straße. Cut it in yellow. I'm going home. Hip-Hop auf Platte wurde im Grunde erst hoffähig, als sich die Hip-Hopper des neuen Mediums Schallplatte bemächtigten und nicht umgekehrt. Getreu dem Grundmotto des Hip-Hop, nimm etwas Altes und mach etwas Neues draus. Erst als sich die Hip-Hopper darauf besannen, dass sie mit ihren Platten ein nationales, aber auch internationales Publikum erreichten, dem sie aus einer Happy-Go-Lucky- und Party-Attitüde auch etwas über ihr Leben im Ghetto, über ihren täglichen Überlebenskampf mitteilen konnten, erst da wurden Hip-Hop-Platten auch künstlerisch interessant. Ein bis heute ungekröntes Meisterwerk ist das 1982 entstandene The Message von Grandmaster Flash und den Furious Five mit Melly Mel als Rapper mit seiner unvergesslichen Anfangszeile »Es ist manchmal wie im Dschungel und es ist wie ein Wunder, was mich davon abhält, unterzugehen.« It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stairs, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so ditty, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digits inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Mit Stücken wie diesem von Grandmaster Flash erreichte der Hip-Hop bis 1984 immer mehr an Ansehen, Respekt und Popularität. Längst war er den Kinderschuhen und dem Underground-Dasein im Ghetto der South Bronx entwachsen, doch einmal im Overground hat er auch gleichzeitig seine naive Unschuld und seine kreative Kraft verloren. Die Plattenindustrie bekam die Musik aus dem Ghetto immer fester in den Griff und mit weltweiten Konzerttourneen wurde er als eine salonfähige Musikform präsentiert. Und auch wenn die Graffiti-Malerei immer noch im Untergrund praktiziert wurde, und heute teilweise immer noch wird, wanderten doch einige der Fähigsten in die offizielle Kunstszene ab und wurden, wie beispielsweise Keith Haring, hochbezahlte und dekorierte Stars des internationalen Kunstbetriebs. Und auch die Breakdancer waren nicht mehr naiv und unbekümmert wie einst. Sie führten ihre Künste nun zahlenden Touristenscharen vor. Ganz schlimm wurde es dann, als weltweit immer mehr Nobel-Diskotheken dazu übergingen, Breakdance- und Rap-Wettbewerbe durchzuführen. Unübertroffener Höhepunkt in diesem Lande war die 1984 vom Teenie-Wochenblatt Bravo organisierte Breakdance-Tournee. Ein Nummer-1-Hit war es, der musikalisch das Ende der Street-Credibility, der Glaubwürdigkeit der Straße, das Ende des authentischen Hip-Hop markierte. Rocket vom Yatzer Herbie Hancock. Nichts gegen die Qualität der Musik, aber diese Mischung aus jazzigen Synthesizer-Klängen und Rhythmen sowie Scratch-Einlagen aus dem Hip-Hop war von den Ursprüngen weiter entfernt als die Erde vom Mond. Alle, die sich für Hip-Hop interessierten, dachten Mitte der 80er Jahre, das war's. Aber, wie sich herausstellen sollte, ging es kurz darauf erst richtig los. Denn während im Overground der Hip-Hop ad acta gelegt wurde, machte sich im Untergrund eine neue Generation daran, den Hip-Hop zu neuer Blüte zu bringen. Und dabei war das Aufkommen von Sample-Maschinen und Musikcomputern ein nicht zu unterschätzender Faktor. Denn einer Musikkultur wie dem Hip-Hop, wo das Schaffen von Neuem durch konsequentes Aus- und Benutzen alter Formen oberste Maxime ist, kamen diese Maschinen gerade recht. Denn nun war man ja nicht mehr auf das Ineinandermischen verschiedener Platten angewiesen, sondern konnte von jeder x-beliebigen Platte jede x-beliebige Stelle eines Musikstücks mit einem Sampler abspeichern und in Verbindung mit anderen Teilen zu einem ganz neuen Stück zusammenbasteln. Und auch Rhythmusstrukturen konnten jetzt durch ständiges Wiederholen per Looping zu einem neuen Rhythmus zusammengefügt werden. Selbstverständlich konnte das alles auch bis zur Unkenntlichkeit verändert werden. Die DJs, die einst mit ihren Plattenspielern wirbelten, wurden jetzt zu Klangtüftlern in den Studios. Und zu Jägern nach verlorenen und längst vergessenen Schätzen. Überall, wo es vergriffene und seltene Platten zu ergattern gab, stöberten sie nach neuen Quellen für ihre Hip-Hop-Mixturen. Vor allem die Funk-Musik der 70er Jahre hat es ihnen angetan und so wurden vor allem alte Aufnahmen von James Brown, George Clinton, von Kool & The Gang oder auch Eintagsfliegen wie Willie Hutch häufiger gesampelt als alles andere. Gleichzeitig aber wurde als sein Nebeneffekt bei jenen Jugendlichen, die die Originale nie gehört hatten, Interesse für den 70er Funk geweckt. The styles back. Where's our competition? I believe we left for miles back. How's that? We rain over rappers like the weather. You get the new ones when you said nobody does it better. I got so many styles, I could be your rap magician. You must have seen the ball is gone, cause I can see you wishing. You could be like us, but we know that never happened. We not a track team, but we run this thing called rapping. So back up, your back's on Mr. Train like the gap in. I'm not good in tennis, but I'm good with the back end. You can with back in the envelope and mail. Stepping on the front address, sit to Cleek, Dope Adelic. Ain't we jamming, in and in ramming, Dope Adelic slamming. You could be dope too. The first step is to accept the fact that you're whack right now. Don't say you never been a style, telling others that you are a brother who's in a whole nother class. Just like you said, you don't eat cop. But when you gave us a dose to wrap up close, your breath reeks ass. Son, this is your weakness. Press record on your box and repeat this. Why must I rap like that? Why do I loop the track so whack? Nothing but the bland in me. Now keep saying it and let your ass breath partner beatbox while you lay it. Say it, fool, say it. God, you might as well. Could you think it's so hard that we can hear it? Oh, what will we sample? What will we do? What will we do? Need a new sound. Fool, put the Tylenol down. The headache's about to stop. You got from looking for that sound. To loop round and round, you better go on and loop some more Digital Underground. Cause then baby, maybe you can sell it. But don't give it a new name this time. Call it Dopadelic, Dopadelic, Dopadelic. Jump up, tell me who do you believe in? D-Flow, D-Flow, it does the A1 sound. Jump up, tell me who do you believe in? D-Flow, D-Flow, it's how these all love the town. Now aim is what they say when we be preaching. Cause I'm reaching deep down into my soul and I'm pulling out the punches while the punches, my hunches. But if I rock a tat off, you might get lost. But I don't wanna lose ya. Zur Unterscheidung vom Hip-Hop der frühen 80er Jahre wurde der neue Stil New School genannt. Doch der Unterschied zwischen Old School und New School besteht nicht nur darin, dass der alte Hip-Hop partyorientierter und der neue industrieorientierter ist. Sicher, in den letzten 8 Jahren ist Hip-Hop immer mehr zu einer Angelegenheit geworden, die ganz bewusst für das Medium Platte gemacht wird. Doch der Erfolg des Hip-Hop in den letzten Jahren besteht vor allem darin, dass die Rapper weitgehend über die Alltagsprobleme des viel zitierten kleinen Mannes von der Straße sprechen. Über soziale Missstände, Unterdrückung, aber auch über Auswege aus dieser Hoffnungslosigkeit, also Alternativlösungen anbieten. Und so konnten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre solche Rapper und Gruppen die größten Erfolge erzielen, die sich auf ihre Fahnen schrieben, beim durchweg jugendlichen Publikum das Bewusstsein für ihre eigene Situation zu schärfen. Gruppen etwa wie Boogie Dawn Production mit dem charismatischen Rapper KRS-One, die Niggas with Attitude, die über den alltäglichen Wahnsinn im South Central Ghetto von Los Angeles rappten, wo sich neben New York dann das zweite Zentrum des Hip-Hop bildete. Und vor allem die oft missverstandene, aber trotz immenser Einkünfte aus ihren Plattenverkäufen zielsicher den Geist der Zeit treffende Gruppe Public Enemy. Public Enemy hat es geschafft, das weiße Establishment gegen sich auf die Barrikaden zu bringen und sich von dem als kommunistische Agitatoren beschimpfen zu lassen. Doch das wiederum hat ihnen bei denen, die nicht zu diesem Establishment gehören, die hartnäckigste und fanatischste Anhängerschaft eingebracht und sie zur Hip-Hop-Gruppe Nummer 1 werden lassen. Public Enemy selbst versteht sich in den USA als Staatsfeind Nummer 1, Public Enemy Number 1. Und Titel wie Countdown to Armageddon, Fear of a Black Planet, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back künden von ihrem programmatischen Anliegen. Für den Film des schwarzen Regisseurs Spike Lee, Do the Right Thing, einer apokalyptischen Vision von Rassenvorurteil und Wahn, lieferte Public Enemy den Titel Fight the Power, der zur Identifikationshymne aller Hip-Hop-Anhänger in der ganzen Welt wurde. Your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen, if you're missing, y'all, swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, knowing what I know in, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the power that beat! Algorithms designed to bounce with calcium that's alive. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? Yeah. I love it. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show. You got to go with what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Zu behaupten, der Hip-Hop der New School bestände ausschließlich aus Texten, die Bewusstsein vermitteln und schärfen und soziopolitische Botschaften vermitteln, wäre nur die Hälfte der Wahrheit. Um einmal ein Bild aus der Politik auf den Hip-Hop zu übertragen, so gibt es dort am äußersten rechten Rand auch solche Rapper, die im Grunde Popmusik machen, nur dass sie sich der Stilmittel des Hip-Hop und der Rap-Technik bedienen. Als besonders prägnante Beispiele seien hier nur Vanilla Ice oder MC Hammer genannt. Von den wahren Hip-Hop-Fans werden sie gehasst und des Verrats bezichtigt. Dann gibt es, mehr zur Mitte hin orientiert, jene Rapper, die in ihren Texten und als persönliches Image gerne den Macho rauskehren. Sie rappen mit Vorliebe über ihre Unmengen an Goldketten und die vielen Frauen, die ihnen verfallen sind, über ihre sündhaft teuren Autos und Villen mit Swimmingpool. Auch von dieser Sorte seien wieder die zwei prominentesten genannt, Big Daddy Kane und LL Cool J. Letzterer allerdings löst sich mit zunehmendem Alter und wohl auch entsprechender Reife mehr und mehr von seinem Macho-Gehabe. Und dann gibt es natürlich immer noch und immer wieder solche Hip-Hopper, deren Rap-Songs eine einzige ununterbrochene Party vermitteln. Eins von vielen Beispielen ist die Gruppe Run-DMC, die zwar inzwischen auf Hardcore macht, aber früher als die typischen Party-Rapper galten. Run-DMC ist darüber hinaus aber aus zwei Gründen von Interesse. Einmal kann man sie als so etwas wie ein Bindeglied zwischen Old und New School ansehen, denn sie hatten mit It's Like That und Suckers MC schon 1983 zwei der besten Oldschool-Stücke abgeliefert. Und dann hatte Run-DMC 1986-87 mit Walk This Way einen Hit, der schon deshalb aus dem Üblichen hervorstach, weil da die Metal-Gitarren-Riffs der Rockgruppe Aerosmith mit einbezogen worden waren. Just give me a kiss. Das Rap-Thema der späten 80er Jahre war Afrocentric, was nichts anderes bedeutet als die Sicht der Dinge aus der Perspektive der Schwarzen. Afrocentric war aber auch die Rückbesinnung der Afroamerikaner auf ihre ursprüngliche afrikanische Kultur. Über die Hip-Hop-Szene hinaus fanden die Afrocentric-Rapper viel Anerkennung und auch viele Anhänger. Sie schufen ein neues schwarzes Selbstbewusstsein, ja eine regelrechte Bewegung, die auf frühere schwarze Führer wie Malcolm X, Martin Luther King oder Marcus Garvey aufbaut, aber auch auf die Zulu Nation von Afrika Bambaataa oder den Aktivisten der 60er Jahre Sonny Carson, dessen Sohn als Professor X bei der Gruppe X-Clan rappte. Diese Gruppe und ferner, um nur die wichtigsten zu nennen, Above the Law, Poor Righteous Teachers und die Jungle Brothers, sowie Rapper wie KRS-One und Lakeem Shabazz verstanden unter Hip-Hop alles andere als Unterhaltung. KRS-One hielt Rapmusik für das einzige Sprachrohr der Schwarzen und nannte eine seiner Platten Edutainment, also die Kreuzung zwischen Education, also Ausbildung, und Entertainment, also Unterhaltung. Hier in Europa hat der Afrozentrismus der Hip-Hopper wenig Aufmerksamkeit erreicht, unter der schwarzen Bevölkerung in den USA aber hat er einiges bewegt. Zumal die Aktivisten außerhalb des Hip-Hop auch Gastvorlesungen an Universitäten durchführten und in Schulen Anti-Drogen- und Anti-Gewalt-Programme veranstalteten. Don't still can't afford if I can't sample a dope noise showing up. I know the ledge over the edge, I won't fall. This rhyme was designed for the final fall. We got to struggle and fight against apartheid. Who are these people telling us we're to live and die? I'm sorry to say, but one day we are gonna die. I don't know about you, but I'm here and I'm gonna try to make the black man understand that we can get the program back in our hands in the motherland. You see, it's gonna be hard, but I'm God. I got the proof, the truth, and now it's time to get loose. Spread my wisdom, educate the people. Evils, just leave them a hell alone. Pick up your telephone, dial some positive brothers so they can join it and come along. Beast unleashed, the Parliament is the Farrakhan for preaching and teaching the truth to the deaf and blind. The negative brothers, you know Shabazz, don't bother. Most brothers strive, but I strive harder. These are actual facts, the dominant black, I'm right and exact. I can't attain my brother, black is back. Black is back concerning the black is back concerning black the black is back concerning the black is back. Between the Black Revolution and the Negro Revolution. Black is back. Black is back. Black is back. See, I'm real rough, but I had enough. So you popping off with the mouse of my size, that muffler hype. I don't believe the right. I do conceive, imagine why you're gagging, smoking weed. Black man from Asia. I will amaze the crowd, kicking loud, boy. This is not a deja vu. Who in the world is gonna stop me? You souped up, sucker, you slipping, you sloppy. Rhymes are retarded, separated, departed from real to unreal. Don't get me started, cause once I start unleashing my talents, people take a vote, so place your balance. 9 times out of 10, the guard will win. Here's some booze or lose to you, tell me how you living. You must be living like a snake in the grass. My name is Lot, a descendant from the tribe of Shabazz. I am original, critical, you wanna hear a lyrical menace. When this battle goal gets me, I pity the fool, cause fools are those who oppose the right way. The rules I chose to go, nobody knows. I might stay here to endear, persevere with my skill. I'll drill the science itself. Wie überall im Bereich populärer Musik spielen Frauen eine untergeordnete Rolle, auch im Hip-Hop. Und es sind überall die gleichen Mechanismen, die auch im Hip-Hop Frauen davon fernhalten, nach vorne zu kommen. Da ist einmal die männliche Dominanz im Business und dann das niemals erhärtete Vorurteil, Frauen könnten keine harten Reime über Gewalt, Sex und schwarzes Bewusstsein rappen. Die Rapperin Sweet Tea bringt es auf den Punkt, wenn sie erklärt, warum es Frauen so schwer haben. Ich habe Leute getroffen, die meinten, sie könnten sexuelle Gefälligkeiten erwarten, wenn sie helfen, eine Platte auf den Markt zu bringen. Frauen, die sich über längere Zeit im Hip-Hop-Geschäft haben halten können, haben sich gleich von Anfang an in die seichteren Gefilde des Pop verdrückt, wie etwa Salt-N-Pepa oder Moni Love. Und auch engagiertere und wehrhaftere Rapperinnen wie Sister Souljah, sie ist Mitglied in der Liveband von Public Enemy, oder Yo-Yo, die von Ice Cube produziert wird, mussten sich erst männliche Unterstützung versichern, um sich durchzusetzen. Längere Zeit nur konnte sich eigentlich Roxanne Shanté halten. Doch die wahre Königin unter den weiblichen Rappern ist Queen Latifah, die zwar jetzt, seitdem sie ihre eigene Plattenfirma und Künstleragentur besitzt, glatter und kompromissvoller geworden ist, die aber zuvor in den 80er Jahren in Stücken wie Ladies First, Latifah's Law oder Evil That Man Do klar und unmissverständlich Stellung bezogen hat. In ihrem Stück Inside Out bringt sie es auf den Punkt, wenn sie rappt: Reimen ist keine Frage von Überlegenheit, sondern vielmehr die Art, wie du deine Autorität gestaltest. You hope I'm from your borough, because I'm thorough. You want me to be down with you, be seen walking around with you. Go to the store and buy a brew and rock a rhyme or two, so you can bite it, you taste it, you like it. You think I'm sleeping on you, please, don't even try it. The name is Latifah, for the scene, it is mine. The 45 King keeps the beat and the time while I rock to the rhythm and keep it blowing out. So don't try to turn me inside out. Latifah is the name you love, flying through rhymes like a dove. Slapping suckers with a glove. Challenge me and you will burn. Yes, in the fire you will burn. It's so, so simply done. When I find that I have to run. Lyrics to music by the King of Swing. The 45 King, the words we bring. I write and sing, cause I am Latifah. The queen, of course, don't try to get yours off. Because the cause is lost, Mark conducts the beat. I watch him hit them. Won't you chill? I don't need another victim to add to the list of aggravation. Subtracting suckers like a math computation. We are not teaching pupils or subjects with no scruples. This is a king and queen creation. So hello, hello, hello, and how you doing? Forget the small talk now, it's time for me to ruin those who don't believe in what I'm saying. When I put up the wall of words, ain't no way into my queendom. Queendom controlled by me. The heir to the throne is the ruler Lord Ramsay, the ruler Lord. To him there is no equal. He grabbing aids and starts bombing people. Don't listen to me to figure me out, because you can't turn my mind inside out. Latifah is the name you love, flying through rhymes like a dove, slapping stuff. An der Wende von den 80ern zu den 90er Jahren hatte sich der Hip-Hop zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft entwickelt. Die erfolgreichen Rapper kommen in jungen Jahren, nahezu alle sind gerade 20, zu Reichtümern, und zwar mit einer Musik, die Arme und Unterprivilegierte anspricht. Doch viele zerbrechen am Erfolg und dem plötzlichen Reichtum und bleiben Eintagsfliegen, weil sie nämlich den Nerv der Hip-Hop-Gemeinde nicht mehr treffen. Denn die ist kritisch und lässt solche Rap-Stars schnell fallen, die nicht mehr ihre Sprache sprechen. Zum Beginn der 90er Jahre hatte der Hip-Hop aber auch eine nie zuvor gekannte Vielfalt erreicht. Da gab es neben dem Hardcore-Rap und dem Party, dem Agitprop und dem Pop-Rap eine Unzahl von Verzweigungen und Verästelungen. Etwa den Soft-Rap à la PM Dawn, den Öko-Rap von Arrested Development und den Hip-Hop mit Jazz-Versatzstücken von den Dream Warriors oder von Gangsta. Übrigens Hip-Hop mit Jazz, eine Spielart, die dann jetzt, seit gut einem Jahr, sich besonderer Popularität erfreut. In den 90ern aber avancierte mit Ice-T der erste Rapper zum Mega- und Medienstar und sorgte der sogenannte Gangster-Rap für Aufsehen, und in den 90ern war es schließlich so weit, dass sich der Hip-Hop internationalisierte und überall in der Welt eigene Szenen entstanden. Darüber mehr im zweiten Teil unserer Geschichte des Hip-Hop, heute in einer Woche, am 25. April zur gleichen Zeit. Go ahead, go. Give a helping hand.